Mit Helmut Kohl wäre es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Konrad Adenauer hätte Angela Merkel bereits überholt, was die Länge der Amtszeit als Regierungschefin angeht. Vorausgesetzt, die CDU-Vorsitzende wirft tatsächlich, wie der Spiegel schon am Wochenende berichtet hat, ihren Hut in den Ring und bleibt dann nochmal für 4 Jahre im Amt. Dann käme sie auf rund 16 Jahre. Bei Kohl waren es 16 Jahre und 27 Tage. Adenauer, deren Mann mit der bislang zweitlängsten Kanzlerschaft, brachte es auf 14 Jahre, einen Monat und 2 Tage. Was der Spiegel berichtet, kommt an sich eher nicht überraschend, hatte Merkel doch nie ausgeschlossen, dass sie nochmal antreten werde. Und zudem würde es im gegenteiligen Fall die Christdemokraten vor die schwierige Frage stellen, wer denn sonst Kanzler könnte. Dennoch will man in der CDU nicht bestätigen, dass es Gespräche zu Merkels Wahlkampf gegeben habe. Spekulationen seien das, wird Peter Altmaier, Kanzleramtschef, in der Bild-Zeitung zitiert. Der ARD sagte er: Die Kanzlerin hat gesagt, sie wird bis zum Ende dieser Wahlperiode ihre Aufgaben wahrnehmen. Und was danach ist, das entscheidet sie dann, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Diskussion aus seiner Sicht also beendet. Wer kein Geheimnis daraus macht, dass Merkel die ideale Kandidatin wäre und auch sein soll, ist die CSU. Jetzt haben wir die erste Umfrage in Deutschland, wo jedenfalls die Chance besteht, dass die Union die absolute Mehrheit erringt. Ich halte das für möglich mit einer Kanzlerin Angela Merkel, sagte CSU-Chef Horst Seehofer im ARD-Sommerinterview. Es ist nicht das erste Mal, dass er von der absoluten Mehrheit spricht. Schon 2013 war die absolute Mehrheit im Bund zum Greifen nah. Dieses Ziel verfolgt aber die CSU vehementer als die große Schwesterpartei. In Bayern kennt man ja auch fast nichts anderes. Seit 1966 mussten die Christsozialen nur einmal mit einem Koalitionspartner regieren. Auch in Gesprächen mit Merkel soll Seehofer angebracht haben, dass er doch gerne die absolute Mehrheit als Wahlziel ausgeben würde. Die Bundeskanzlerin soll sich, laut Spiegel, skeptisch gezeigt haben. Auch wenn die Christdemokraten dementieren, dass man nun schon über eine Kanzlerkandidatur 2017 spricht, das, was offenbar in der CDU-Zentrale diskutiert worden ist, steht dem gegenüber, was im Moment in der SPD passiert. Mit einem einzigen Interview hatte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Thorsten Albig, SPD, nämlich klargemacht, dass die Sozialdemokraten offenbar noch internen Diskussionsbedarf haben, was eine Kanzlerkandidatur betrifft. Er stellte zwar nicht in Frage, dass die SPD weiter regieren möchte, aber aus seiner Sicht eher als kleiner Koalitionspartner. Das Wahlziel aus seiner Sicht offenbar: die absolute Mehrheit der Union verhindern. Es ist noch lange hin bis 2017, aber wer heute Wahl, dann finde ich, wäre es eine absolut legitime Wahlaussage, dass eine Regierung, an der Sozialdemokraten beteiligt sind, eine bessere Regierung ist als eine, wo CDU alleine regiert. Und das muss unser Wahlziel und kann auch ein Wahlziel sein. Und auch dafür brauchen Sie einen starken Kandidaten, der uns dann in Regierung führt. Ob das die Bezeichnung Kanzlerkandidat noch richtig ist oder nicht, das werden wir sehen. So Albig in einem Interview vor wenigen Tagen. Andere in der SPD hingegen stellten im Anschluss die Eignung Sigmar Gabriels als Kandidat in Frage, unterstützt von einer Forsa-Umfrage, laut der nur 35% der SPD-Mitglieder den Parteivorsitzenden noch als Kanzlerkandidaten sehen. Wieder andere mahnen zur Geschlossenheit.